Deutschlandfunk Kultur Hörspiel. Moorschwestern. Hörspiel von Christine König. Tja, dann Familie. Ja. Die sind super. Ja. Ich freue mich so. Ich find's cool, dass du mitfährst. Wirklich. Und du? Ja. Wie? Mega. Ja. Bisschen Angst habe ich vor der ganzen Sache. Schrecklich. Chill mal. Ich weiß nicht. Trink was. Was? Nein. Oder? Nein. Nein. Vielleicht. Nein. Besser später. Trinken ist so out. Heiß hier, oder? Mann. Schau dir die Leute an. Wo die hingehen. Was die wollen alles. Schlechte Ökobilanz. Sieht man schon an den Gesichtern. Scheißgesichter. Sehe ich auch so aus? Zum Kotzen. Was? Was sagst du? Chill at the base. Ach so, ja. Komm. Komm her. Komm. Na komm. Franzi, ja. Franzi! Oh. Ja, da bist du ja. Lisi. Ja. Franzi! Ach, ich freue mich so. Ich freue mich wirklich. Ja, das ist alles so schrecklich. Ach, das? Das wird alles gut. Alles ist super gut jetzt. Naja, sie. Entschuldigung. Also deine Freundin, deine. Gott, also, ja. Entschuldige. Das ist Lola. Lola? Lola, das ist Lisi, die intelligenteste von den beiden. Von uns dreien. Professorin. Hallo, Lola. Ja. Das ist nett, dass du Franzi zum Flughafen begleitest. Nein, nein. Lola fliegt auch. Ah, wo geht's denn hin? Lola fliegt mit uns. Lola, aber Franzi. Ja. Ja. Katha dreht durch. Aber Lola kommt aus Italien. Nein. Doch? Nein. Die Eltern. Großeltern. Oder? Das waren doch die Großeltern. Lola? Ja, ist gut, ja. Also die Großeltern, was? Wie auch immer. Nun, stell dir vor, genau aus Tramonte. Verrückt was, oder? Tramonte, mein Großvater, also mein Großvater ist... Verrückt, ja. Aus Tramonte? Ja, unser Tramonte. Da haben wir uns gedacht. Franzi. Lisi. Ich glaube ehrlich, es ist eine Katastrophe. Paolo sagt... Komm! Der Garten ist total verwildert, alles zugewachsen. Man sieht das Haus kaum noch. Der Eingang, er hat Stimmen gehört. Ein Scharren, Sägen und so... Verpackung im Müll. Mutters Müll? In Mutters Müll. Wühlt Paolo rum. Zuneigung und Bindung zur Familie. Verstehe. Verpackung von McDonald's. Oh. Sowas. Ah, das ist allerdings... Und Dinge... Kannst doch gar nicht Italienisch. Ich bin fließend. Ja, beinahe. Und Paolo ist fließend Deutsch. Schlimm. Wir müssen mit allem rechnen. Allem. Was sagt Katha? Nee, jetzt hör mal auf jetzt. Katha hat doch telefoniert mit ihr. Ist Mutter sehr krank? Müssen wir Pflege Achtung, organisieren? Katha kommt. Das sage ich jetzt schon zum dritten Mal, dass ich im Tunnel arbeite. Wieso hat sie ein Kind dabei? Da muss doch jemand kommen jetzt. Franzi, hier, halt mal die Tasche. Nein, das kann ich nicht irgendwo hinkommen. Ich bin verdammt spät dran. Da muss jetzt jemand kommen von Ihnen. Nein, nein, das ist nicht mein Kind, Sie Trottel. Haben Sie mir überhaupt zugehört? Hallo, Katha. Gleich. Das Kind ist ganz allein. Sind Sie in Indien oder was? Ja, was? Ja, ich warte, ja? Keine Sorge, Kleine. Mami und Papi sind gleich da. Hallo, Lisi. Hallo, Franzi. Ich kann euch sagen, nur Stau. Und da steht die Kleine. Was? Ja? Gut, ja? Na, endlich. So, jetzt aber. Katha. Lisi. Franzi. Kathi. Ja, komm her, Franzi. Hey, siehst gut mit aus. Mit dem Idis ist irgendwie so ein Ding bei euch, oder? Kathi. Na, du? Wie heißt du denn, meine Kleine? Mist. Was? Nur Stau auf der Autobahn. Nur Stau. Kein Parkplatz auch noch. Und dann die Kleine. Wie heißt du? Mist. Wie? Mist. Was hast du? Was hat sie denn? Mist. Hast du deinen Namen vergessen? Das ist nicht schlimm. Könnte Franzi auch passieren. Katha? Mein Name ist Mist. Ich heiße Mist, ihr Schweinearschlöcher. Was? Du heißt Mist? Mist, Mann! Wer nennt sein Kind Mist? Das ist doch wirklich ein Verbrechen. Mist, also wirklich sowas. Verbrecher. Nein. Ist nicht schlimm. Das ist ein schöner Name. Entschuldige bitte. Walküren. Mist ist also dein Name. Ah, Da ist der Mann vom Sicherheitsdienst. Hallo? Walküren. Eine Walküre heißt doch. Hallo, wusste ich doch. Warte, der Beweis habe ich hier im Telefon. Rist, Mist, Skegiel, Skögul, Hildre, Jörg, Geierlul. Hallo? Ist das so eine Neonazi-Sache? Walküren sind doch keine Nazis. Hallo, Sie da. Könnten Sie einen Moment bitte? Hallo? Hallo, kommt gleich. Das ist ja eine Frechheit. Wie bitte? Entschuldigung. Ist das die Kleine? Das? Ja, Mist. Was? Was? Nein, also... Oh, Moment, da muss ich ran. Sorry, ist wichtig. Sandra? Ja, einen Moment. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich fahre nicht mit. Es ist ja nicht zum Aushalten. Bitte, Franzi, jetzt nicht. Nicht das. So, Kleine, du kommst mit. Hilfe! Sollten wir da nicht mitgehen? Ich habe einfach vergessen, wie das ist. Ich habe es einfach vergessen. Jetzt bitte nimm dich nicht so wichtig. Die Kleine... Ich? Ich? Bis dann. So, da bin ich. Wo ist Mist? Da hinten. Ist was? Nix. Wer ist das? Wer? Na, die Frau, die dir die Hand hält? Niemand. Sag mal, also ich bin... Oh, man wird ja wohl mal fragen dürfen. Also es ist mir zu blöd. Das ist Lola. Aha. Franzi. Lola ist meine Freundin und sie kommt mit nach Tramonte. Spinnst du? Bist du... Siehst du, ich hab's gewusst. Komm, Lola. Nö. Was ist denn das jetzt? Ich hab's gewusst, du bist so... Hast du vollkommen den Verstand verloren? Ist ja wirklich typisch. Ich hab vergessen, wie es ist. Das kannst du mit deinen Untertanen machen. Lola, komm, wir gehen jetzt. Was denn? Nö. Katha, bitte. Ja, aber was ist denn? Wo geht sie denn jetzt hin? Sie kommt mit, lesbisch plötzlich. Also das ist wieder so ein Ding, das geht ja nicht ohne. Also entschuldige bitte, Lolita, aber das hier sind keine Ferien. Lola hat Familie in Tramonte. Lola Familie? Ja, das ist so ein Zufall. Ach Mensch, das ist ja wirklich ein Zufall. Sag mir das doch, Familie. Also das müsst ihr mir doch wirklich sagen. Franzi! Nö, Franzi! Lola, entschuldige, aber vielleicht könntest du dich dann wirklich in Tramonte absetzen. Ja, chill ich jetzt mal. Unsere Mutter ist schwer krank, wirklich todkrank. Wir haben sie seit Tagen nicht erreicht. Vielleicht hat sie einfach keinen Bock auf euch. Ja, schrecklich. Wie? Vielleicht will sie sterben. Weißt du, die Akoma-Indianer, das können wir doch nicht zulassen. Wohin gehen die Katzen zum Sterben? Man muss sie doch zurückholen ins Boot mit allen Mitteln. So ein Schwachsinn, oder? Also wirklich. Mist, das arme Kind, oder? Vielleicht ist sie schon tot. Achtung, bitte. Ich glaube, es wird super gut. Es wird alles gut. Aber auch mit Mutter, mit uns. Es wird alles richtig gut. Ich hab ein gutes Gefühl. Kommen Sie unverzüglich. Das sind ja wir. Los, wir müssen laufen, los. Hast du denn schon? Aber mein Papa, warte mal. Gib mir den schnell. Komm, hier noch mit. Anzi. Wir sind ja im Terminal. Los. Schneller. Komm, zu spät. Es ist ja irre weit. Es ist ja noch ganz warm. Musste das dieser Wagen sein? Wir sind der Firma sehr verbunden. Deswegen zahlen wir auch den Sonderpreis von 1.500 für 3 Tage. Ich zahle. Nein. Oh nein. Ich zahle meinen Teil. Unseren. Aber ganz sicher. Warum denn, wenn sie will? Ich mach Musik. Du hast doch kein Geld. Hab ich wohl. Ist lächerlich. Nur weil ich keine Millionen mache. Künstler, naja. Was ist denn das? Ist das mein Telefon? Ist da auf dem Display mein Telefon? Ich kann mein Telefon anschließen. Ist es Bluetooth? Ja, oder? Wenn du mal ins Feuilleton reinschauen würdest, wüsstest du, was ich mache. Das ist ja toll. Das macht das ganz alleine, ohne Kabel. Ach nee, Moment, das ist jetzt doch Radio. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich höre ja nichts. Du nimmst mich gar nicht wahr, das hast du von Mutter. Fahren Sie weiter auf der Strada Stadtale 13. Ist das jetzt immer? Ich lese sehr wohl und regelmäßig das Feuilleton. Ja, ja, das eine, dieses konservative Blatt. Rainer findet, die Zeitung hat an Kontur verloren. Finde ich auch. Zu links. Zu links? Zu rechts? Ach Mensch, diese ganzen Verrisse über dich, das tut mir so leid. Ich arbeite mit den besten Regisseuren. Ich dachte, das sind alles Idioten. Idioten von innen, nicht von außen. Fernsehen. Ah, entschuldigt, ich muss mal dringend, glaube ich. Fernsehen gefällt jedem, ja? Also Fernsehen macht Geld und das machen wir und deshalb haben wir Geld. Easy. Lola, Hier zählt nur Geld ab 1500 Euro für einen SUV. Wärst du nicht beleidigt weggerannt, dann säßen wir schon in Tramonte bei Mutter ohne Auto. Müssten nicht 200 Kilometer durch Veneto fahren. Katja, da vorne... Ich will ein anständiges Auto fahren. Mhm. Auf keinen Fall ein Italiener. Du bist so rassistisch, Katja. Oh Gott! Du bist die, die zu spät gekommen ist mit Mist an der Backe. Fernsehen ist doof, aber Geld. Das ist gut, das tut weh, es brennt. Ich finde Fernsehen gut. Wir waren allesamt im falschen Terminal. Ich muss mal. Was? Guck mal, Katja. Was denn? Oh. Alessandro! Jetzt geht das Radio einfach an. Sehr dringend auf Toilette. Spinnst du? Ich muss. Katja hatte mal was mit dem Bassisten. Ach, lass mal. Das ist reine Wahrheit. Affäre mit einer Band, Respekt. Da war es noch gut drauf. Jaha. Da kommt ein Parkplatz. Gott, ich hasse Italien. Hasse ich. Was hat Mutter eigentlich gesagt? Dass wir überhaupt geduldet sind, ist doch seltsam. Wahrscheinlich geht es ihr richtig schlecht, oh Gott. Vielleicht liegt sie schon tot am Boden und die fliegen. Schrecklich, hoffentlich kommen wir noch rechtzeitig. Wie hast du sie ihr beigebracht? Du rauchst. Immer noch. Wie, du nicht? Total 80er. Ey, du bist auch voll 80er. Schon vergessen vor lauter Lola? Ich bin eine ganz andere Generation. Geht so. Du hast dir nichts gesagt. So, wir müssen weiter. Du hast Mutter gar nicht angerufen. Hm? Sie hat sie nicht angerufen! Also ich glaub das einfach nicht. Ich fahre 1500 Kilometer und du hast sie nicht mal angerufen! Hab ich. Ist sie überhaupt da? Oder ist sie in Frankfurt? Ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht. Katja hat Mama nicht angerufen. Was? Du hast Mutter nicht angerufen? Gott, was machen wir jetzt? Sie hätte doch sowieso Nein gesagt. Ich will es nicht. Ich will nicht, dass meine Töchter sich um mich kümmern. Aber du musst sie doch anrufen. Hab ich. Und über was habt ihr gesprochen? Übers Wetter, den französischen Präsidenten. Ich habe meine Vorlesungsreihe abgesagt. Ich habe meinen Dreh mit Herbert abgesagt. Der Herbert? Den finde ich ja gut. Ich rufe jetzt an. Lola, gibst du mir mal dein Telefon? Digitaler Detox, kein Telefon dabei. Lola, verdammt! Hab ich dir gesagt. Das nervt. Du hast kein Telefon? Nee, zu Hause. Unterwegs nichts Tragbares, nichts Digitales, kein Netz. Nur analog, nicht zu orten. Verstehst du? Musst du was verbergen. Ja. Wie lange willst du das machen? Bis die Menschheit raus ist. Die muss raus aus dem Laber, Netz. Laber. Lisi, gib mir mal deins. Ich rufe an, ja? Willst du auch aussteigen? Bin ja noch gar nicht richtig drin. Cool. Wer bist denn du? Katja, du hast nicht angerufen. Das System, das ist unumkehrbar. Unser System ist auch unumkehrbar. Du leitest ein Unternehmen und kannst Mutter nicht anrufen. So, das war nix. Das war mal ein kurzes Telefonat. War's schlimm? Schlimm ist der Weltuntergang. Aber sie lebt. Naja, wenn sie ans Telefon geht. Sie will uns nicht sehen. War ja klar. Wir können's morgen versuchen. Ich mach's wieder gut. Ich lade euch ein. Ja, es ist alles meine Schuld, ich weiß. Entschuldigt bitte. Franzi, bitte. Bitte verzeih mir. Bitte, bitte. Lisi, Lisi, komm, ich mach's wieder gut. Wir fahren ans Meer, nach Santa Cativa, wisst ihr noch? Wie früher. Hey, hey. Come strande, la bice, ha? Kommt. Ein richtig großes Gelato. Ich will auch mal fahren. Geht nicht. Ich will. Ich denke, du hast die Firma. Ich steig gleich aus. Schon wieder. Jetzt habe ich das raus. Jetzt bin ich wieder verbunden. Mit dem Geld ist wirklich jetzt toll. Verbunden. Wie nett. Ich glaube, ich brauche ein neues Auto. Ab jetzt ist es unumkehrbar. Was wollt ihr hören? Schubert? Nein. Bach? Nein. Der Straße. Jazz. Nein. Auf keinen Fall nein. Jazz. Nein. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt Richtung Monte Allegro. Kann man die Frau jetzt nicht doch mal ausstellen? Ich denke, du magst sie. Aber nicht, wenn wir Musik hören. Sie sind jetzt hinter dir her. Perverse Navi-Frau, die wird uns alle überleben. Ist das nicht grausam? Die und Mutter werden Oder uns Wagner, überleben. Ich habe eine wunderschöne Aufnahme von Edda Moser. Die ist doch pervers. Edda? Also die Stimme schon. Gescheiterte Schauspielerin. Das hört man gleich. Ich finde sie ganz gut. Die kann doch nicht mal Strada sagen. Die kann ja nichts dafür. Für Mutter? Wofür? Nein, für dein gescheitertes Leben. Spinnst du? Scherz. Jeden findest du besser als mich, selbst die Navi-Frau. Wie Mutter. Oh. Ist doch besser, als komplett ignoriert zu werden. Du warst doch immer Mutters Liebling. Wir hatten die Musik. Das ist alles. Jeden findet Katha besser, selbst so eine Niemanden. Willst du ein Reiseglobuli? Wer hier noch einmal Globuli sagt, der fliegt raus. Alles, was ich sage, ist falsch. Ja, die Globuli-Lüge. Wir sollten Drogen besorgen. Drecksmaschine mit Drecks-Navi-Frau. Du bist so angespannt. Ich hasse die einfach. Du, Navi-Frau, ich hasse dich. Bitte fahren Sie Richtung Monte Allegro. Jetzt ist sie beleidigt. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Die Route wird neu berechnet. Sag mal! Diesen Drecksack gesehen, sag mal. So. Hä? Wo soll ich denn jetzt? Nach Monte Allegro. Ja, das ist schon Wisst klar. Wisst ihr noch, dass Mutter mein Zimmer leergeräumt hat, als ich mal 6 Monate nicht zu Hause war? Nach dem Abi. Sie war ganz irritiert, dass ich nochmal zurückkam. Vielleicht hat sie deine heimliche Wagner-Plattensammlung entdeckt. Könnt ihr jetzt bitte mal still sein? Ich weiß jetzt... Könnt ihr mir mal sagen, wo ich jetzt hin muss? Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wo wir sind. Zusammen Bach gehört und gespielt. Händel sowieso. Kannst du bitte mal still sein? Paolo sagt, er spielt ihr manchmal auf der Geige das Allegro, den dritten Satz aus dem zweiten. Ja, schade, Lied. Dass Paolo keine Konzerte mehr gibt. Ich fand ihn nicht so gut. Richtig schwülstig. Folgen Sie der Route nach Monte Allegro. Ja, aber wie? Wie denn? Wie komme ich denn nach Monte Allegro? Monte Allegro, war das nicht der Ort, wo Vater hin musste im Krieg? Nein, das war... Das war doch in der Nähe von Rom. Nein, doch nicht in der Nähe von Rom, das war Pisa. Nein, Pisa, das kann doch. Nicht sein. Das war Ortone. Ortone liegt doch ganz woanders. Ortone war übrigens das kleine Stalingrad, sagt man. Stalingrad? Stalingrad, die Route Nein, wird neu nein, nein, spielst du? Ortone, das Stalingrad in Italien. Ortone, die Route Nein, wird nein, neu Monte Allegro. Hört sie uns? War nicht in Stalingrad. Das hätte doch erzählt. Pass doch auf, was du sagst. Sie hört mit. Gar nichts hat er erzählt. Allegro. Ja, jetzt hat sie es wieder. Das will man ja auch nicht wissen. Krieg. Keiner. Nicht wirklich. 2019? Das ist doch wichtig. Was? Krieg ist doch wichtig. Hä? Vielleicht Schuldgefühle. Welche Schuldgefühle? Nazis? Franzi, Vater war 16 und ganz sicher kein Nazi. Krieg, wie alt seid ihr denn? 13. Er war 13, 1945. Er war 16, 1943. Richtig angeschossen, wie? Also ich meine, wo? Was? Wo? 13, ganz sicher. Italien-Offensive, denkt mal nach. Eine Granate hat einen Lungenflügel zerfetzt. Geraucht hat er trotzdem wie ein Schlot. Das lag wohl mehr an Mutter. Beide haben viel zu viel geraucht. Du, Katha, auch übrigens. Was war schlimmer, der Krieg oder Mutter? Oder 2019? Gibt doch nicht immer Mutter die Schuld. Sie hat es auch nicht leicht mit Vater und seinem Rumgemache. Was heißt rumgemacht? Mein Großvater war ja auch im Krieg in Italien. Partisanenkampf gegen die Nazis, hat er erzählt, dass er... Oder war... Henny, war das sein Großvater? Der, oder, also mein Urgroßvater oder mein Ururgroßvater? Wer war denn das jetzt nochmal? Das... Wie lange brauchen wir jetzt noch? Was sagt die Navi-Frau? Im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt dreimal in Richtung Volpone abbiegen. Hä, Volpone ist ja komisch. Ich muss mal... Du solltest deine Blase mal checken lassen. Oh Gott, meinst du? Ey, die Navi-Frau, die klingt irgendwie wie die Ding. Das habe ich auch schon gedacht. Meinst du, das ist was? Die Bitbit-Navi-Frau? Ja, stimmt. Die Kleine, das ist doch die, die mit dem Idioten geschlafen hat. Ich meine, der war doch wirklich... Ja, das war der. Katha, bitte, meinst du das ernst? Also meinst du, da ist was Ernstes mit der Blase? Naja, ich finde es ein bisschen auffällig, ja. Ich auch. Die Blase, ja, findest du? Nein, ich habe auch mit dem Typen. Was? Mit dem? Warum? Einfach so. Oh Mann. Du auch? Das ist ganz schön hier. Bisschen dunkel, aber schön. Was ist das denn? Valkyrie vorspielen. Nazi. Ach, Franzi. An der nächsten Kreuzung umkehren. Wagner, Franzi, dass du noch immer dieses Schema hast. Links, rechts. Das gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewusstsein. Oder das Netz. Ich denke, du bist Schauspielerin. Und? Lola ist auch Programmiererin. Links halten. Ist das jetzt politisch? Er hat auch mit der Ziege geschlafen. Wusstest du das? Wagner? Der Idiot. Mit der Ziege. Mit der Magda. Nein, Gott. Lola, wake up. Die Ziege, die echte. Jetzt ist aber mal Schluss dahin. Ist aber so. Fakten. noch weg. Diese Sprache, Franzi, grauenvoll. Du bist doch aus dem Alter raus. Ja, weiß ich. Schon länger, ehrlich gesagt. Ich weiß das mit der Ziege. Die Ziege aus der Produktion. Ja, ich habe immer gedacht, sein Schwanz war in der Ziege. Bitte wenden. Was ist denn das? Bitte wenden. Mein Telefon ist kaputt. Das Navigationsgerät hat mein Telefon kaputt gemacht. Was? Die Navi kann auch keine Nazis leiden. Mein Telefon ist tot. Mutter hat Wagner auch nie hören können. Und diese ganzen Wagner-Freunde im Freundeskreis. Vielleicht haben sie sich wegen Wagner getrennt. Das Telefon ist tot. Vater hat nie Musik gehört. Ist das noch die Straße? Jetzt 2 Kilometer auf der Strada Statale. Ich glaube, Mutter hat einfach schon immer alle Menschen gehasst. Verstehe ich gut. Hass, immer dieses Wort. Bleiben Sie auf der Straße. Ja, doch. Hier rein oder da jetzt? Ja. Nein. Ja? Doch. Das sieht so komisch aus hier. Fahr weiter. Ja. Hier rein. Das Ziel befindet sich 20 Meter voraus. Wo? Hier. Was? Da. Fahr mal da. Na gut, wenn sie meint. Mist. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Gelaufen. Oh, was du nicht sagst. Ja, Mist. Ich dachte, so ein SUV ist genau für sowas sinnvoll. Nicht mal Matsch machen die Dinger Sinn. Bist du nicht so unfassbar sinnlos? Diese dämliche Ziegengeschichte, dein Gerede, ständig ununterbrochen Müll. Ich dachte, die Firma hat da was eingebaut? Wenn Sie im Sumpf stecken bleiben, drücken Sie bitte 2-mal den roten Knopf oder so. Selbstfahrend, rausfahren aus jedem Scheiß. Sowas. Dein Industriehass ist so lächerlich. So, jetzt mal immer mit der Ruhe. Wir schaffen das. Ja, na, dann rufen wir mal an. Wen? ADAC? Die Nazis? Keine Ahnung. Mutter. Mutter? Welche Nazis jetzt? Keine Ahnung. Was willst du von Mutter? Wer ruft an? Ich geb dein Telefon. Ist doch tot. Wo ist eigentlich deins? Vergessen. War ja klar. Ich schau mal, wo wir sind. Verdammt, ich habe nur noch 3%. Lola? Ich hab doch kein Telefon. Ohne Handy, ohne Netz. Vergessen? Diese Frau ist ein Albtraum. Warte, da ist ein Schild. Dein Ernst? Entrata vietato. Eintritt verboten. Mutter, wir sind in Eintritt verboten. Schick doch bitte den Nazi ADAC vorbei. Nein, da hinten, so ein Tourismusschild. Was hast du immer mit den Nazis? Sie hat einen Verfolgungswahn. Waren eure Eltern Nazis? Sag mal, bist du verrückt? Die waren Kinder. Ich weiß nicht, also ich meine so genetisch. Materie, Antimaterie, super. Ah, hier, wartet, ich übersetze euch das mal so. Das heißt hier, wartet, das ist ja interessant. Was hat diese Frau eigentlich gegen unsere Familie? Hä? Nix, wieso denn? Ach so, die ist einfach nur blöd. Sag mal. Jahrtausende ist der Mensch in der Balance geblieben zwischen seinem eigenen Mangel an Wissen über die Natur und einem angeborenen Verlangen nach Dominanz darüber, wie wahr. Lisi, wo ist die nächste Steckdose? Bis zum Mittelalter war diese Vorhölle... Vorhölle? Limbo steht hier. Limbo ist die Vorhölle, ganz sicher. Diese Vorhölle ist ein furchtbar, fruchtbarer Boden für die Geburt. Hier entstanden Drachen... Nein. Lisi, wo ist die Vorhölle? Ich habe Hunger. Wir sollten unsere Aufmerksamkeitsökonomie ordnen. Ja, ist ja eigentlich ganz schön hier eigentlich, oder? Ich meinte eher, was unsere Ressourcen betrifft. Sumpf- und Moorlandschaft, Naturschutzgebiet. Es wird dringend abgeraten, die Gegend auf eigene Faust zu erkunden. Thank you. Was ist Mutter? Geh ran. Na, geh du ran. Auf keinen Fall. Hier nimm du. Wieso ich? Mich kann sie gar nicht leiden. Du bist ihr Liebling. Spinnst du mich? Hasst sie. Hier, Katha, du bist die Älteste. Ah! Mein Telefon. Seid ihr krank? Mein Telefon! Tut mir leid. Mein Telefon! Nein, mir. Ich Idiot. Nein, ich. Das ist jetzt tot. Es ist tot. Mein Telefon ist tot. Wir sind tot. Mein Telefon, das ist jetzt tot. Hat jemand einen Föhn? Reiß die Feuchtigkeit. Wartet, ich blase. Immerhin, sie hat angerufen. Hallo? Genau, hallo? Wann hat sie schon mal angerufen? Sie hat gespürt, dass ihre Kinder in Not sind. Wahrscheinlich wollte sie sicher gehen, dass wir im Moor verrecken. Franzi, bitte. Sie hat angerufen. Als ob das jetzt irgendwas helfen würde. Nie hat irgendwas geholfen, was sie getan hat. Nichts, was sie uns beigebracht hat. Sei doch froh. Also mich hat sie nicht angerufen. Vielleicht hat sie angerufen, weil sie Hilfe braucht. Nein, nein. Mutter ist eine Weltzerstörerin. Menschenvernichterin. Jetzt ist auch noch mein Telefon tot. Ich denke, eure Mutter ist so cool. So eine Pazifistin, eine Künstlerin ohne Kunst. So eine verdeckte Radikale ohne Feind. Ja. Mutter ist ja... Naja. Kunst. Sie hat uns Kunst beigebracht. Ach, nichts, was man gebrauchen kann. Vater allerdings... Widerstand gegen die Staatsgewalt. Das hat sie immer drauf gehabt. Welche Staatsgewalt? Polizei? Lehrer? Sie hat mir die Strafarbeit geschrieben. Das ist so überflüssig. Oh, als du in die Pfütze gesprungen bist auf dem Schulhof. Ich sollte 50 Mal ins Heft schreiben, ich darf nicht in eine Pfütze springen. Das hat Mutter so aufgeregt, dass sie das geschrieben hat. Wir durften immer selbst entscheiden, ob wir zur Schule gehen. Ja, das stimmt. Vater aber auch. Natürlich hat die Lehrerin erkannt, dass es nicht meine Schrift war. Und dann musste ich es 100 Mal schreiben. Ja. Der Mond. Sieht gut aus. Es gibt eine Initiative schwäbischer Mittelständler, den Mond zu kolonisieren. Ja. Seid ihr sicher, dass es nicht hier war, wo Vater verwundet wurde? Ist doch egal. So lange her. Letztes Jahrhundert. Vollkommen uninteressant. Ich weiß nicht, warum ich plötzlich dran denke immer. Das ist deine Schuld, Franzi. Immer die Nazis. Neonazis. So kalt. Mir ist richtig kalt. Ich muss mal... Was machen wir? Wir müssen irgendwie zur Mutter. Lola? Lola, kommst du mal? Was denn? Lola, ich... Ja, scheiß kalt, oder? Ich... Nee, komm. Ich wollte nur... Ja, ist schon klar. Ja? Weiß nicht, du? Nee, schon gut. Sind das Wölfe? Da ist einer. Was? Da. Wo? Gott, scheiße, was... Wir, was machen? Wolf, auch das noch, oder? Nein, ein Hund. Ich und Hunde, nein. Ein Mann mit Hund. Da, seht ihr nicht? Er kommt hierher zu uns. Nicht sagen. Komm, wir verstecken uns. Hä, wieso? Wir dürfen nicht hier sein. Leider sind wir das nun mal. Ja, aber wir dürfen hier doch gar nicht sein. Dass du so gesetzestreu bist. Ich hab Stoff dabei. Wieso Stoff? Verdammt, Franzi! Stoff? Pott oder was? Du, die Italiener finden das gar nicht komisch. Lisi, du kannst doch Italienisch. Schlenk den Mann mal ab, ja? Ich versteck mich. Nein, alles Lüge. Ich kann gar nicht, ich... Aber Geschichte mit der Vorhölle, Naturschutzgebiet? Latein, alles Latein, vollkommen anders. Latein tot, Italienisch lebendig. Stell, da kommt los, Lisi, los. Buonasera. Salve, Signore. Tutto bene? Omnium optimum. Scusa? Optime. Avete bisogno di aiuto? Auxilium, nullum. È pericoloso di stare qui la sera. La macchina è la sua? Aha. Mi chiamo Massimo. Sono un conservatore qui. Posso aiutare? La macchina, Mercedes. Mm-hmm. Corus. In honest, hoc vehiculum non est nostrum. Das ist ja nicht zum Aushalten. Signore, molto gentile. Sono Katharina. Massimo. Can you come with me? You speak English? English? No. I hate America. Gott, diese... Massimo. I hate America too. Ah, sì. Can you help, please? come with me to the car. Scusa? Help. Adesso. Ah, sì, sì, sì. Mamma, wie heißt das nochmal? Macchina? Dov'è la macchina? Dove? Da, di dietro. Da geht sie mit ihrem Opfer. Das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt kann sie wieder befehlen, Vaters Liebling. Jemanden organisieren. Kannst du aufhören, ständig an anderen rumzumeckern? Was ist denn jetzt los? Nur weil du plötzlich lesbisch bist, musst du dich nicht besser fühlen. Was hat Lola damit zu tun? Du bist immer so besser. Ach, du findest lesbisch also besser. Weiß denn man das? Immer besser. Ist doch gut. Besser, besser als schlechter. Katha rettet uns gerade. Dich vor allem. Aus deinem ewigen Mist. Kannst du nicht ertragen. Dein Minderwertigkeitswahn. Deine Kunst und Drogen lächerlich. Und diesen immer müsst ihr das Schlechte sehen. Immer seid ihr besser als andere. Dabei macht ihr nichts. Gar nichts. Alles kaputt macht ihr. Liebe, Ehe, nichts. Ist was. Kein das Heimat vergessen. Wert. Wollte ich sagen. Hättet ihr nicht alles kaputt gemacht. Wer sind denn eigentlich wir? Nur Ironie. Die Welt ist so kaputt. Ironie ist jetzt auch nicht mehr erlaubt. Du bist so verbittert. Nur weil ich SUVs hasse. So stehen geblieben. Linkes Rückwärtsdenken. Ach, das ist immer noch besser als dieses neoliberale Neudeutsch. Deutschdings. Das hat doch mit Deutsch nichts zu tun. Das merkst du gar nicht. Ich bewahre Werte und du steckst in irgendeiner traurigen Zeitschlaufe fest. Ich engagiere mich, aber das ist ja seit neuestem verboten. Lächerlich. Für Menschen. Menschen, Menschen, Menschen. Für die Menschen, ja. Menschen. Wenn du es öfters sagst, wird es auch nicht sinnvoller. Lola, was soll das sein? Ein Name? Du hast leider keine Liebe für Menschen. Was, ich? Keine Liebe? Ich bin voller Liebe. Ja. Viel zu viel Liebe. Hm, vielleicht für Einrichtungsgegenstände oder so. Von irgendwelchen Mittelklasse-Nazi-Einrichtungshäusern aus handgepresstem Olivenholz. Holz kannst du doch nicht mit der Hand pressen. Du verstehst gar nicht, was ich sagen will. Hättest du Respekt vor Handwerk, wüsstest du das. Und anderes. Ich unterrichte Respekt Menschen. Respekt vor Handwerk? Was soll das denn heißen? Respekt vor Menschen. Latein zu unterrichten. Ich spreche 7 Sprachen. Ja, nur nicht Italienisch. Das hat sehr viel mit Menschen zu tun. Das kann man von deinem Theater nicht behaupten. Mein Theater? Das ist nur Narzissmus und Dreck. Dreck gehört nun mal zu Menschen dazu. Wenn das Ei mal 6 Minuten kocht, statt präzise 5 Minuten 47 Sekunden. Ach, das wirfst du mir vor, mein Ei. Menschen machen Fehler, Lisi. Und kochen Eier. Mal so und mal so. So klein bist du. Das ist dein Problem. Mein Ei. Deine Spießigkeit ist mein Problem. Du bist viel spießiger als ich. Deine Welt hat nur ein Gesetz. Ich. Schauspieler sein ist so kläglich. Du willst doch nur, dass Mutter dich mehr liebt als uns. Trostlos. Sie interessiert sich doch gar nicht für mich. Nur für dich. Tja, deine Rechnung ist eben nicht aufgegangen. Mutter hat sich doch nie für irgendetwas interessiert. So wie du auch nicht. Ich kümmere mich um den Erhalt von Kultur. Ach, Qualität von Kultur! Sprache. Kultur! Kulturinvestitionsblase, dieses Wirtschaftswachstum oder auch was? Auch die Qualität Lüge. Eines Frühstückseis übrigens, das Weitergeben von Wissen. Ach, das Ei ist tot! Weil ihr es tot gemacht habt, eure Gleichgültigkeit. Du bist tot! Du bist wie Mutter, so ignorant und gleichgültig und egozentrisch. Du bist doch wie Mutter! Du bist doch ihre Inkarnation, ihr Abbild! Das reicht, das war's. Ich hasse dich. Nur, dass du es weißt, von Mensch zu Mensch. La Mama? Warte. Molto importante. Sì, è tutto, è la vita. Sì. Bella. tutto Italia. Vino, sì. Mare, people. Very bello. Also your name, Massimo, is very bello. Massimo, sì, grazie, grazie. Massimo e Caterina. È anche un nome bellissimo. Sì, come un movie. Come? Love film. Ah, sì. Ciao Caterina, a presto, ci vediamo. Ciao Massimo. Ciao, bellissima. Ciao. So, was? Ah ja, Massimo. Kann unser Auto auch nicht rausziehen, aber er kennt sich aus. Ein Naturtalent. Er ist ein Naturführer. er fährt nach Monte bla bla und er holt einen großen Traktor. Bei dem Sumpf da braucht es wohl ein Trattore Grande. Heißt doch Traktor, oder Lisi? Frag Franzi. Die kennt sich aus in Sprachen. Was? Ja, wie auch immer. Massimo ist manchmal in Detuschland. Ja. Das hat sie von Mutter. Empathielosigkeit. Du hast ihre Intelligenzlosigkeit. Massimo zeigt mir morgen das Moor. Das verstehe ich jetzt nicht. In seiner ganzen Schönheit. La bellezza del morte. Intelligenzlosigkeit. Was ist das für ein Wort? Warum hat er uns nicht mitgenommen? Na, wir können doch das Auto hier nicht zurücklassen. Warum nicht? Ich will hier weg. Ich will hier weg. Ja, aber das Auto. Er kommt doch gleich. Weg, weg, weg, weg, weg hier. Stars behind the moon. There's maybe in the night a word. There's maybe in the night a light. In this dark night, in this dark night, I tell you there is a song. Maybe for you only. Mist. Was? Weiß nicht, da. Wo? Da. Wo, Lisi, wo? Das da, Hilfe. Was ist denn los? Was, nein? Es hat sie. Oh, Hilfe. Eine Libelle. Hilfe. Das ist nur eine Libelle. Hilfe. Wie ist sie weg? Wo? Die Libelle. Wo? Weg. Sicher? Ja, weg, weg, weg. Eine Libelle, oh Gott. Eine Libelle. Habt ihr die gesehen, wie groß die war? Allerdings. Schrecklich, so eine atomverseuchte. Ja, Gott. Die Italiener haben ja so unkontrollierte Sachen. Ja, das stimmt. Also ihr spinnt doch. Monstergroß. Das ist grauen. Das ist die Vorhölle. Natur, würde ich sagen. Ich hasse die Natur. Ich denke, du willst grün. Echt? Das ist doch Politik. Ich kann doch die Rechte der Natur verteidigen. Da muss ich ihr doch nicht begegnen wollen, der Natur. Das ist wie mit Mutter. Ich mache mir Sorgen, trotzdem finde ich sie grauenvoll. Lola, was sagst du? Wo ist Lola? Lola? Lola, wo ist Lola? Wo soll sie schon sein? Ich hab sie vergessen. Weg, Gott. Lola, ich hab sie vergessen. Lola! Lola! Lola, wo bist du? Jetzt schrei doch nicht so rum. Die Wölfe, wenn du so schreist. Wölfe, genau. Gott, Lisi, ich... Diese Panik, die Störung. Franzi, bitte reg dich nicht auf. Ich geb dir was. Ich bin so ein egoistisches Monster. Franzi, nein, nein, ich bin egoistisch. Nein, ich hab Lola vergessen. Sie ist doch noch so jung. Naja, so jung nun auch wieder nicht. Wie alt ist sie, 30? Vielleicht hat der Wolf sie schon. Lola! Ich glaube, Franzi mag Lola. Mir ist kalt. Ich bin mir sicher, Massimo kommt gleich. Denkst du nie an Vater? Du solltest weniger arbeiten. Du schläfst zu wenig. Warum sie sich getrennt haben? Ach, lass doch das. Nein, sie waren so gut zusammen. Eigentlich. Beide so intelligent, so witzig. Nie angepasst. Schwachsinn. Die sind einfach wie alle. Perfektes Paar. Von allem zu viel. Er hat Mutter einfach nicht mehr gewollt. Zwei Egozentriker, ist doch heute alles unwichtig. Ich habe alles falsch gemacht. Nichts gemacht, wie Mutter. Du leitest ein Unternehmen. Das ist doch was. Ja, Vaters Unternehmen. Was Eigenes. Ich meine, was was Eigenes. Du hast das hingekriegt. Ich? Was? Nichts habe ich. Na, ihr seid zusammen. Ihr habt Kinder. Ich reiche nächste Woche die Scheidung ein. Was? Du? Warum? Also ja. Das mache ich. Du? Was? Hä? Warum? Ich kann ihn nicht mehr sehen. Ein unerträglicher Mensch. Dieses ständige, unaufhörliche Geschimpfe auf alles und jeden. Ich... Diese Dunkelheit seit Jahren. Eigentlich immer schon. Aha. Was sagt er dazu? Ich hab's ihm nicht gesagt. Wir müssen Franzi suchen helfen. Zu spät. Kommt mit. Was ist los? Hier. Schaut euch das an. Gott, was ist das? Das ist... Was? Das ist ja... So viel Blut habe ich. Ist das... Das ist doch nicht... So Fell und sowas. Fell? Ein Schaf, das da. Siehst du das nicht? Schrecklich. Das arme Schaf. Mann, Franzi. Ich dachte Lola. Lola? Was? Du hast... Ja, genau. Du hast zu spät gesagt. Lola ist doch da. Lola wo? Was macht sie da? Feuer. Schichten auf Schichten. Uack. Uack. Geschichtete Schichten. Scheinbar luftlos veränderte, geänderte, transformierte, gewachsene Zwergbirke. Zum Beispiel, das ist Überleben. Was hat sie? Ein abgeschlossenes Biologiestudium. Spärlich die Nährstoffe, aber die Moose, Schwämme, wasservoll, Bausteine der Hochmoore. Wurzellos lagern die Schwämme, veränderbar grifflos, Licht und Luftmangel. Grün, rot, gelblich schimmern, dann das grüne Wasser randlos, richtungslos, in allem alles durchdringend. Blau gefärbt, dann der Frosch. Im schwarzen, blubbernden Wasser versenkt. Wollgräser. Watteweich, wasserfremd, weiße Hüllfäden, Pionierpflanze. Dann Sonnentau. Der Überlebenskünstler ever. Er lockt die Libelle, klappt zusammen und zersetzt. Verwässert in Wassereile. Alles im Körper in schimmrigen, schleimigen Tod. Der Tod. Darum geht es. Letzte Zuckungen. Tut mir leid. Das mit dem Feuer, das wird nichts. Ich hau ab. Zu Ende gekifft. Ausgekifft. Liebe Körper, aber ich kann nicht mit euch. Ihr seid mir zu tot. Nee, zu negativ. Nein, zu, ach, was weiß ich. Lieber schlafe ich mit dem Wolf, als hier eine Nacht mit euch. Eure Mutter. Lasst sie einfach. Eure Mutter, die hat euch wirklich keine Körper gegeben. Sie ist wie ein... Da müsst ihr alleine durch. Aber ich nicht. Sorry. Irgendwo da hinten, da kann man was hören. Irgendwas ist da. Sowas. So, da gehe ich jetzt hin. Da geht sie. Beleidigt, weil wir sie vergessen haben. Lola ist nie beleidigt. Sie geht wirklich. Die ist total zu. Du kannst sie doch nicht so gehen lassen. Ihr habt doch gehört, was sie gesagt hat. Ja, aber das sagt man doch nur so. Ach, wenn man so bekifft ist wie sie, alles fake. Interessiert mich nicht. Mich interessiert eigentlich gar nichts. Du hast recht, Lisi. Absolute Gleichgültigkeit. Merkwürdig. Ein Leben lang so getan, als wäre mir alles so wichtig. Dabei scheißegal. Deswegen vergesse ich auch alles. Zum Beispiel zwischen 25 und 30. Ernst, ich weiß überhaupt nichts mehr, was da war. Geschweige denn, mit wem ich gevögelt habe. Ehrlich, keine Ahnung. Manchmal treffe ich jemanden und denke, Gott, der kommt mir so bekannt vor. Habe ich mit dem wohl mal gevögelt? Ehrlich, ich habe keine Ahnung. Und Lola, scheißegal. Sie hat uns beleidigt. Uns darf niemand beleidigen. Nur Mutter. Genau. Ich bin total müde. Guck mal, der Mond. Oh, wie groß der jetzt ist. Und da oben kann man dann Kolonien ansiedeln. Ihr findet das doof, ich weiß. Aber ich nicht. Die Erde, das wird langsam zu eng. Rot. Eigenartig, der Mond. Wieso ist der so rot? Vielleicht sind schon welche oben. Von den Schwachköpfen. Oder ich habe einen Hirnschlag. Da hat man so merkwürdige Halluzinationen. Farbspiele. Ich könnte auch ein paar Farbspiele gebrauchen. Massimo-Farbspiele. Männer sind überbewertet. Hast du noch von diesem Zeug? Kiffen? Hm. Komm, lass uns einen durchziehen. Ist lange her. Das macht ihr jetzt nicht. Doch, vor allem du. Nein. Doch, du kriegst die fetteste Tüte. Hier. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Komm, gib her. Lisi. Ja. Hier. Vater hat. Was? Fängst du wieder damit an? Das ist Chemie. Biochemie. So eine Alterssache. Das Hormondrama. Passt auf. Pass auf. Die Firma. Seine Firma. Vaters Firma ist pleite. Was? Was? Ich hab's gewusst. Das ganze Digitale, der ganze Mist. Alles. Asien. Keine Chance. Verkaufst du? Ja. Genug? Naja, wir haben in der Schweiz. Massimo hat uns vergessen. Wenn der wüsste, wie viel Geld du hast. Was ist das? Nix. Da ist was. Nix. Das warst du. Du hast... Ich glaube es nicht. Gib her! Gib das Telefon her! Nein, auf keinen Fall. Gib das verdammte Telefon das her! Das mache ich nicht! Bist du verrückt? Wir erfrieren, wir sterben! Mensch, hey! Au! Ich warte... Gleich... Halt du das! Kater! Ich hau! So... Jetzt rufe ich Massimo an. Bitte nicht. Ich brauche das. Ja, ich auch. Der Akku ist schlapp. Das reicht für Massimo. Bitte nicht. Du machst alles kaputt. Übertreib nicht. Nur 10 Minuten. Ich muss verkaufen, sonst ist alles kaputt. Jetzt wirklich. Handel. Wir müssen doch hier raus, Franzi, wirklich. Handel. Geld. Online. Oh, verdammt, nein. Tot. Kein Saft, nur Mist. Kein Massimo. Ich hasse das. 30.000 mindestens, was sag ich? 50! Das waren 5.000 auf Bitcoins und der Rest in SAP. 3 Stunden. Aber, nur heute. Aber sowas macht man doch nicht. Bist du so dumm? So dumm bist du? Du bist so eine blöde Kuh, Katha. Franzi. Also wie kann man nur so dumm sein? Ich bring mich um. Das wäre mein Plan. Katha, wirklich? Ja, ist doch wahr. Ich bin tot. Vater hat sich auch mal verspekuliert an der Börse. Gott sei Dank ist er schon tot und kriegt das nicht mehr mit. Deinen Scheiß. Oder meinen Scheiß. Oder Mutters Scheiß. Ich bin plötzlich so müde immer. War das von Anfang an so? Warum waren die Eltern eigentlich immer so fröhlich? Wir waren doch auch mal gut drauf. So waren die drauf. Ups, wir haben ja Kinder, verdammt, wo kommen die denn her? Ach, egal. Mutter hat mich auch mal vergessen. Auf so einem Kindergeburtstag. Und ich musste mit dem Bus nach Hause. Kein Geld, also kein Bus. 5 Stunden bin ich gelaufen. Keine Ahnung, wie ich nach Hause gefunden habe. Nicht mal Massimo holt mich ab. Nicht mal mehr ein dämlicher Italiener. Dieses Gejammer, nicht zum Aushalten. Wirklich. Ich hol jetzt das Auto da raus, verdammt. Das ist doch ein Auto, eine Firma mit Verstand. Wertarbeit, das muss doch gehen. Die deutsche Autoindustrie ist gut. Lisi. Gibt's doch nicht. Lisi. Zum Aushalten das. Fass es nicht. Unglaublich. Ja, man, die ganze Zeit dieses Game. Also ja, das war nix. Das war's nicht. Das war nicht die Lösung. Mal wieder nicht. Ich, was? Wo ihr... Ja, ich... Jetzt weiß ich, warum. Ich weiß, wir, das warum wir hier sind, weil ich... Wir, das ist es. Jetzt weiß ich, versteht ihr? Das ist es, weil wir nie hier sind. Versteht ihr? Wir sind nie wirklich... Nie wirklich da. Also, kann man das verstehen? Aber ich lass mich nicht, ich lass nicht locker. Ich bleib am Menschen dran. Alles voll Müll, weil wir nie wirklich da sind, an dem Ort, wo wir sind, oder? Zu Hause früher oder jetzt hier, wir sind schon so lange da. Egal, Mutter oder Vater oder sowas. Und da wird nur Müll übrig sein von uns. Seid ihr, wo seid ihr? Wo seid ihr? So, das hat jetzt nicht geklappt. Ganz andere Seite von dir. Wo wart ihr denn? Hier, nimm meine Jacke. Komm, du frierst ja. Wir werden sterben. So schnell geht das nicht. Schneller, als man denkt. Wie in diesem Film. Wollen wir eine Wette machen? Wer am längsten überlebt von uns? Da müssen wir aber jetzt festlegen, wer von uns die Hauptrolle ist. Ich habe mich das schon immer gefragt, wer von uns eigentlich die Hauptrolle ist und wer von uns am längsten lebt. Jetzt können wir das direkt beobachten. Wir sind gewissermaßen live bei unserem eigenen Scheiß dabei. Wie kann man nur so reden? Wir müssen uns bewegen. Gehen wir im Kreis? Nein. Hin und her? Nein, wir gehen. Wir gehen jetzt los. Wohin? Lola ist da lang. Ich laufe doch Lola nicht hinterher. Das war das letzte Mal, dass ich auf einen Mann gewartet habe. Jetzt gehen wir. Da ins Dunkle? Ich sehe nichts. Der Mond. Da ist der Weg. Wartet. Nein. Nein. Wartet doch mal. Was ist denn verdammt? Still. Bitte. Ganz still. Was? Da hinten. Da. Am Baum. Ich sehe nichts. Der Baum? Ja und? Nix. Doch. Da. Ein Reh. Oh ja. Ja. Ja. Tatsächlich. Wie schön. Ja. Ja. Halt. Es hat was gehört. Ja. Es läuft weg. Oh, schade. Habt ihr was gehört? Nein. Da. Die Lichter. Wo? Der Traktor. Massimo. Ach, Mist. Wieso? Gerade war mal alles klar. So ist es also. Sieht schlimm aus. Ist ganz schön eigentlich. Ganz schön schlimm. So zugewachsen alles. Schlimm. Die Glycinie ist ins Fenster reingewachsen. Wer klingelt? Ich mit Sicherheit nicht. Und da auf dem Boden, wie sich alles rankt. Creepy. Na, wenn du es so schön findest, wie wär's mit dir? Klingeln? Klar. Allerdings glaube ich, ist es besser, wenn du das machst. Du bist ja die Älteste, ne? Immer ich. Niemand da? Niemand da. Tja, dann würde ich sagen, ab nach Hause. Franzi. Was denn? Hallo? Hallo, Mutter? Hallo? Lass mich mal. Hallo, Mutter. Wir sind's. Ich hab was gehört. Ja? Komm, wir hauen ab. Mach jetzt die Tür auf, Mutter! Vielleicht solltest du das nicht so konfrontativ... Mutter, es reicht! Wir sind tausende Kilometer gefahren, Mutter! Was rufst du denn immer? Na, Mutter! Nicht so laut. Wieso? Auf der Straße stehen und Mutter, Mutter zurufen. Mutter! Hör auf damit! Mama! Noch schlimmer! Mama! In deinem Mama! Alter! Katha! Was ist denn? Was? Was denn? Panikattacke. Jetzt? Ihr. Was ist denn? Ich krieg keine Luft mehr. Ich krieg keine Luft mehr. Das Haus, ihr. Es hat schon vor 20 Jahren nichts gebracht. Mutter! Franzi hat eine Panikattacke! Was war das? Jemand schießt. Wo? Was? Wo? Vom Haus. Man schießt auf uns. Das ist, das gibt's doch nicht. Hier. Dahin. Weg hier. Wohin? Lisi. Was? Hilfe. Wo? Hinter dem Busch. Was? Runter. Achtung. So, hier. Hier hin. Okay. Wir müssen da rein. Ja. Wir müssen Mutter rausholen. Ja. Wer geht? Katha? Auf keinen Fall. Lisi. Ja. Lisi, du. Haut ab! Haut ab! Paolo? Das ist Paolo! Hier sind wir! Haut ab! Kinder! Mensch, Kinder! Na, da seid ihr! Graue Geschwister! Paolo! Paolo, was ist das hier? Das Fest ist nun zu Ende. Paolo, was ist hier los? Ja, was? Das? Eure Mutter hat jetzt keine Zeit. Sie hat doch gesagt, ihr sollt nicht kommen. So geht das nicht. Was ist los? Hast du auf uns geschossen? Wer schießt da? Du! Ich beschütze sie. Wird sie bedroht? Allerdings. Um Gottes Willen. Wer ist da drin? Sollen wir die Polizei rufen? Wer bedroht sie? Ihr! Was? Wir? Wieso? Was? Du hast auf uns geschossen? Ich wollte nur ein paar Tauben zum Abendessen schießen. Was ist hier los? Kann ich mir. Paolo, wieso bist du so dünn? Oh, habt ihr was zu essen? Nee. Schade. Ich gehe jetzt da rein. Lass es doch. Wo ist Mutter? Hört doch auf. Frag ihn, ob er verrückt ist. Frag ihn doch selber. Ich halte es aber nicht aus. Bist du verrückt? Ist Mutter tot? Nein. Ist sie tot? Nicht der Kopf. Dann ruf doch einen Arzt. Es geht uns bestens. Vielen Dank. Das ist auch sowas. Deine Zähne, dein Gebiss, was ist das? Es ziehen die Wolken, es schwinden die Sterne. Blut ist aus der Nase. Die Tonfolge, das ist es. Sehr einfach. Die Fuge, die Fuge. Die Zähne fallen raus. Da ist... Verdammt, meine Zähne, das Patex, das vergesse ich immer. Haut jetzt ab! Er geht? Er blutet. Er fällt. Er geht. Sollten wir da nicht... Wahrscheinlich regt er sich auf. Was machen wir? Ja, genau. Ja, keine Ahnung. Wir müssen da rein. Wir können doch nicht mit Gewalt ins Haus. Weiß nicht. Hauen wir ab. Geht nicht. Wieso? Wir sind die Kinder. Vielleicht kommen wir morgen nochmal. Und der Verrückte bringt unsere Mutter um? Hallo? Gott, Paolo. Still. Ihr müsst still sein. Paolo, das ist... Leise. Kinder, geht es euch gut? Aber... Wir haben doch alles besprochen. Du hast doch gesagt, wir sollen kommen. Was ist plötzlich los? Missgeschick. Aber glauben. Dann der Bruder. Der Dritte im Bund. Der Letzte. Ihr wisst schon. Der Tod. In dem Grau, da kommen sie alle. Das will man nicht sehen. Glaubt mir. Aber ich hab noch was. Was ist denn? Was? Was ist denn? Du hast selbst gesagt, Niemand braucht Hilfe, ihr könnt gehen. Wirklich. Ich lasse sie nicht allein. Seit 40 Jahren. Diese Frau. Diese kluge, wunderbare Frau. Bob, bob, bob, bob, bob. Naja, unser Vater war auch noch da, oder? Wer? Unser Vater. Verdammt nochmal. Der war auch da. Ja, ja. Sie entscheidet alles. Ihr hattet 40 Jahre ein Verhältnis? Sie entscheidet. Immer schon. Letzten Endes. Entscheidet sie alles und auch jetzt. Wie es zu Ende geht. Wie was zu Ende geht? Na, zu Ende. Das Ende der Phase der Fuge. Ja, sterben, verrecken, ersticken. Grelles Dunkel, schiefes Knochen, stolpern, tausend Nadeln, letzter Sumpf. Hilfe ist da so eine Last. Wirklich, Kinder. Fremde Menschen, das geht nicht. Sie will es nicht. Sie kommt mit zu uns. Wir nehmen sie mit nach Hause. Ja, zu uns. Zu wem denn? Das ist doch also... Nach Deutschland? Kein Essen auf Rädern. Was soll denn das sein? Essen auf Rädern. Auf keinen Fall dieses Essen. Sie will es nicht. Aber das geht doch nicht anders. Nein. Braucht sie jetzt Pflege, ja oder nein? Paolo. Hört doch auf. Ich gehe jetzt. Ein bisschen Zeit habe ich noch vor Sonnenuntergang. Wartet. Ich habe eine Liste. Da steht alles drauf. Das, was nötig sein könnte. Verbandszeug, Wundsalbe, Spaten, Paolo? Weiter. Essays von Virilio. Strategie der Täuschung, die Verblendung der Kunst, die Universität des Desasters, der Futurismus des Augenblicks, die Küste, letzte Grenze. Es reicht doch jetzt. Französisch, wenn es geht. Sie beschäftigt sich gerade mit den Franzosen. Mir wäre Musik lieber. Ich spiele ihr vor, aber das Essen ist wichtig. Habt ihr Gras? Drogen? Nein. Ja. Gib her. Erde zu Erde. Den Rest legt hinter die Tür zum Schuppen. Das war's? Für euch? So funktioniert das nicht. Muss immer alles funktionieren? Das ist der Krieg, oder? Krieg? Welcher Krieg? Na, das, was ihr erlebt habt. Das ist der Grund. Wovon redest du? Vom Krieg. Ist jetzt wieder Krieg? Nein, damals der Krieg. Die Sonne kommt, die Sonne geht, die Sonne ist da. Die Sonne ist die Sonne, wovon redest du? Na, vom Krieg. Sind die Nazis wieder da? Oder was? Die Liste ist wichtig. Ich muss los. Sie wird schrecklich wütend, wenn ich zu lange mit euch rede. Das Gras wäre gut. Macht's gut. Paolo? Was jetzt? Weiß nicht. Wir fahren. Paolo! Also es reicht mir jetzt. Paolo! Mama! Ich komm jetzt herein. Ich komm jetzt rein. Mama! Franzi, nein! Ah! Mach das nicht! Au! Ah, verdammt! Aua! One gray day, I woke up full of gray. One dreamy day, that is the way. Always asleep on my gray way. But now run fast, faster than you can. She's after you. Skin bursting, blood is green water, and the water is cold. Run like hell, mud and open death. Fear of bad bodies, run as fast as you can. She's after you. Water's gray, veins are blue. Frogs eat fishes, and fishes eat you. She's after you. Run like hell, mud and open dead. Run like hell, mud and open dead. Run like hell, mud and open dead. Tut's noch weh? Der kriegt eine Anzeige an den Hals. Ich bin doch bloß gestolpert. Kann er ja nichts dafür. Soll ich nochmal tupfen? Lass es. Sieht schlimm aus. Will es nicht. Ist ja gut. Sorry. Das Auto fährt wieder. Die Firma ist die Firma. Na sowas. Wer steht denn da? Wo? Und hält den Daumen hoch? Ach nee. Wollen wir sie mitnehmen? Warum nicht? Willst du mit? Wohin? Zurück? Mit euch. Nach Hause? Wenn es sein muss. Sehr witzig. Willst du auch nach Hause? Was immer das ist. Wie siehst du denn aus? Diesen Verband am Kopf, ist ja krass. Wo warst du? Irgendwo. War's gut? Nö. Aha. Ja, mein Großvater war nicht zu Hause, vorher der Wolf im Wald und dann so ein Arsch. Egal, ich hab gewonnen. Ein Kampf? Mit einem Wolf? Nee, Geld. Ziemlich viel sogar. Während dem Scheiß mit dem Arsch, aber ich meine, Geld kommt, wann es will. Wo warst du? Da war so ein Laden und die haben alles, einfach alles. Also auch Spiele und Italien eben. Und das alles in der kurzen Zeit. Und du? Hast du gewonnen? Na, der Scheiß will auf jeden Fall nicht zu mir. Digitaler Detox forever. Real oder Fake? Real. Ich verstehe diese Sprache nicht. Ich verstehe euch einfach nicht. Wie war es denn bei eurer Mutter? Gut. Ja. Oder? Doch, ja. Das war sehr nett. Es war schade, dass du nicht mit warst. Ja? Du solltest sie mal kennenlernen. Und Paolo. Paolo? Wie geht's ihm denn? Wie geht's ihm? Wem? Paolo? Ja, Paolo. Kennt ihr euch? Mein Großvater, der Partisan. Habe ich doch... Oder war das mein Urgroßvater? Naja, also... Paolo ist dein Großvater? Er war nicht zu Hause, dann war er wahrscheinlich bei eurer Mutter. Paolo, der Musiker, ist der Partisan. Warum sagst du denn das nicht? Bei der Verband jetzt? Das hab ich doch gesagt, aber ihr hört mir ja nie zu. Das gibt's nicht. Das geht ja gar nicht. Mutter und Paolo? Nein, weil die haben hinterher doch Kinder gekriegt. Das kann doch gar nicht sein. Das auszuwählen immer schon. Doch, du bist meine Tante. Aber eine gewisse Ähnlichkeit ist mir... Nein, sie ist mir gleich zu Anfang aufgefallen. Sie ist älter, aber... Ja, nicht zwischen euch beiden. Aber wir sollten auf jeden Fall wieder hin. Ja, vielleicht so in 2 Monaten oder so. Ja. Doch, ich muss. Moorschwestern. Hörspiel von Christine König. Es spielten Franzi Britta Hammelstein, Lisi Julika Jenkins, Katha Jördis Triebel, Lola Jasna Fritzi Bauer, Paolo Hans Diehl sowie Massimo Maio, Tina Hasenei, Stefan Kreisig und Sophia König. Komposition Friederike Bernhardt. Ton und Technik Andreas Stoffels und Susanne Bayer. Regieassistenz Anke Beims, Regie Christine König. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2019.